So, wir sind bei den sechs Elementen. Und gestern haben wir den ersten Element analysiert, also Patavi Dhatu. Wir haben besonders betont, dass dieses Wort Dhatu, wie wir gesagt haben, die ähnliche Bedeutung wie Dhamma hat. Es ist etwas, was Sabhava, was eigene Eigenschaft, eigene Eigenschaft hat. Solche, diese eigene Eigenschaft, obwohl die Sachen, die Phänomene entstehen und vergehen, diese eigene Eigenschaft eigentlich bleibt da. Erde bleibt Erde, Wasser bleibt Wasser. Feuer bleibt Feuer, Wind bleibt Wind, eben weil sie eigene Eigenschaft haben. Und was nicht eigene Eigenschaft nicht hat, also eigene Eigenschaft in dem Sinne, etwas, was wirklich ist, dann das ist nicht echt. Und diese Erde ist echt im Sinne, dass es eigene Eigenschaft besitzt. Und da, was eigentlich bricht, Rupa, wie wir gesagt haben, diese Elemente, diese fünf Elemente darstellen Rupa dar, wie wir haben gesagt. Jetzt kommen wir in Vipassana, wo es nur zwei Objekte gibt. Für Samatha gibt es viele Objekte. Für Vipassana benutzen wir nur zwei Objekte, weil die wahre Erfahrung in der Welt sind nur zwei Objekte, wie immer, wie sie analysieren. Und das ist dann Körperlichkeit und Geist. Und Körperlichkeit heißt, wie wir gesagt haben, eben das, was immer im Prozess von Brechen ist. Das ist auch die Hauptbedeutung von Rupa. Und da es immer im Prozess von Brechen ist, so die Elemente Erde und so weiter, ist es etwas, was mit Dukkha, mit Leiden im Sinne, dass es uns nie Befriedigung bringen kann, immer versenkt ist. Also, die Patavi, die Erde, ist ein Element, das eigene Eigenschaft hat, aber das immer mit Dukkha versehnt ist, da es unbeständig ist. Und das erfährt der Meditierende, indem er die Erde in eigenem Körper untersucht. Wenn er die Erde, wenn er so eigene Körper untersucht, im Sinne von Erde, Wasser, Feuer, Wind und die Elemente, die davon deriviert sind, also Farben, die wir sehen, Geräusche, die wir hören und so weiter. Und auch das Auge, mit denen wir die Farben sehen, Ohr, mit denen wir die Geräusche hören. Alle diese Sachen sind von den vier Elementen deriviert. Und wir nehmen sie wahr, eben wie wir gesagt haben, weil es da Räume gibt. Äther gibt, in denen sie erscheinen. Wenn diese Begrenzung nicht da war, dann wir würden nicht imstande sein, diese Sachen wahrzunehmen. Dann, wir haben auch gesagt, dass diese Elemente, diese sind unmittelbare Objekt von Erfahrung. Und dann, wir haben gesehen, in eigenem Körper gibt es diese 20 Sachen, wir können nicht sagen Organen, weil es 20 Sachen, 20 Phänomene, die uns an, die uns diese Erfahrung von Erde vermitteln. Und wir haben auch gesagt, dass die Erfahrung von Erde nicht zu trennen ist von der Erfahrung von den anderen Elementen. Die Erde ist immer Erfahrung im Zusammenhang mit den anderen Elementen. Das haben wir erklärt. Dann wenn man über die Elemente meditiert, die Erfahrung von Elementen soll nicht eine intellektuelle Verständnis sein, sondern der Meditierende dann, wie meditiert er über Erde, dass er die Eigenschaften im eigenen Körper wahrnimmt. So Härte, wenn wir die Hände zusammendrücken, haben wir unmittelbare Erfahrung von Härte. Versuchen Sie, alle können gleich feststellen, dass es Härte gibt. Dann, was der Meditierende macht, dass er immer mit Konzentration durch eigenen Körper geht. Das ist dann Schulung des Geistes. Und wo immer er sich konzentriert, erst mit den klärsten Stellen, dann auch, wenn man weiter meditiert, wird man instande sein, wo immer im Körper man sich konzentriert, wird man imstande sein, die Härte wahrzunehmen. Genauso ist es mit Gegenteil von Härte, von Weichheit. Wie erfährt man Weichheit? Zum Beispiel an den Lippen. Das ist unmittelbare Erfahrung von Weichheit. Dann wieder, wenn man mit Konzentration durch den Körper geht, wird man allmählich imstande sein, in überall, wo man sich konzentriert, gibt es auch Weichheit, wo es Härte gibt, gibt es auch Weichheit. Also in Buddhismus diese Erfahrung von dem Objekt und die Sensa, die Datas von dem Objekt sind nicht getrennt. Es handelt sich nicht um eine Wissenschaft, es handelt sich um unmittelbare Erfahrung. Und diese unmittelbare Erfahrung, wer macht es? Es macht der Geist. Der Geist also ist unmittelbar immer da in jede Erfahrung. Und wie diese Erfahrung gemacht wird, auch hängt von dem Geist, nicht nur von dem Objekt. Es ist immer in Erfahrung von dem Objekt ist immer in Zusammenhang mit dem Geist. Also Erfahrung der Erde dann hat große, große Möglichkeiten, je nachdem, wie der Geist die Erde erfährt, was diese Erfahrung von Erde ist dann, obwohl die Einzelheiten von dieser Erfahrung sich ändern, je nachdem, wie wir unseren Geist benutzen, trotzdem die Element Erde, da es nicht bewusst ist, ob es hart ist oder weich ist, oder die Erde weiß nicht, dass es weich ist oder hart ist. Es ist der Geist, das weiß es. Also die Erde ist ohne Geist. Diese Erfahrung von Erde kommt immer in Bezug mit dem Geist. Und wie wir die Erde erfahren, wie haben wir schon gesagt, ist auch verbunden mit dem, wie wir Geist erfahren, wie wir unseren Geist arrangieren. Dann nach Erfahrung von Erde, wenn wir, wie haben schon gesagt, die Rasa, Gefühl von Erde oder Funktion von Erde ist, dass es uns etabliert. Etabliert in was? In Erfahrung von Körperlichkeit, in Erfahrung von Körper. Da die Erde da ist, gibt es Grundlage für Erfahrung von Körper. Wenn die Erde nicht da war, da wäre, gäbe es keine Möglichkeit, Körper zu erfahren. Dann kommen wir zu Wasser. Zweite Element. Diese Wasser ist auch genauso wie Erde. Wasser weiß nicht diese Eigenschaft von Wasser ist, dass es fließt oder dass es zickert, kann man sagen, Pagaharana. Fließt. Aber das Wasser weiß nicht, dass es fließt. Ich habe vor einiger Zeit neueste Forschungsergebnisse gesehen, wie Wasser untersucht wurde, und da gab es dasselbe Phänomen wie in der Quantenphysik, dass sich der Tropfen Wasser je nach Betrachtung, wer betrachtet hat, sich verändert hat. Also das Wasser hat sehr wohl gewusst, es wird beobachtet und dies lässt sich nicht beobachten. Jedenfalls unter dem Strich war der Eindruck, es war etwas, das weiß. Ja, wir sprechen jetzt nicht über Physik, wir sprechen über Meditation. unmittelbare Erfahrung in Meditation. In unmittelbare Erfahrung in Meditation, es kann gewisse Kenntnisse von Physik entsprechen, aber diese Kenntnisse von Physik können uns nicht in der Meditation helfen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Physik, die Kenntnisse von Meditation, vielleicht können den Physikern helfen, aber die Erfahrung von Physik kann nicht den Yogis helfen, weil der Yogi arbeitet mit der unmittelbaren Erfahrung von dem Geist. Er arbeitet nicht mit Instrumenten. Also was Instrument von Yoga ist, nur sogenannte Manopratyaksha. Das ist unmittelbare Geisterfahrung von dem Objekt. Das ist das Wahre in Yoga. Und das ist nicht genau wie Wissenschaft. Wir lassen das Thema jetzt beiseite. Was wichtig ist, dass damit man in Vipassana eingeht, man muss genau verstehen, dass Erkenntnis kommt in Zusammenhang mit dem Objekt. Und Objekt ist im Prozess von Brechen, und Objekt selbst ist ohne Seele oder ohne Geistlichkeit. Diese Qualität von Erfahrung kommt von Geist. Das ist, was ich wollte sagen. So zum Beispiel in Samyutta Nikaya wird gesagt, wie die Untersuchung von Rupa ist Untersuchung von den vier edlen Wahrheiten. Die Untersuchung von Rupa, Untersuchung von der Erde, geschieht wird gesagt in Samyutta Nikaya, es gibt vier Stationen von Untersuchung von Rupa, Untersuchung von Erde, von Wasser und so weiter. Und welche vier Stationen das heißt, die Wahrheit von Dukkha, Wahrheit von Entstehung von Dukkha, Wahrheit von Ende von Dukkha und von dem Weg dazu, diese Wahrheit führt. Das ist dann Erfahrung von der Erde. Das ist ganz anderes als in Wissenschaft. Trotzdem, man kann vergleichen, aber ganz andere, was ganz anderes wird betont. Die Erde zu erfahren, heißt die Erde loslassen. Haben Sie verstanden? Das Wasser zu erfahren, heißt das Wasser loslassen. Feuer zu erfahren, heißt Feuer loslassen. Und Wind zu erfahren, heißt Wind loslassen. Das ist, was hier wir in unserer Sutta, worüber gesprochen wird, was der Buddha dem Pakusati erklären wird. Heißt das, dass es im Erkennen dieses Elementes passiert, dieses Loslassen, dass man im Erkennen dann Abstand nimmt von diesem Element. Ist das damit gemeint? Das ist damit gemeint. So auch zum Beispiel wird gesagt, dass dieses Element von Erde man soll betrachten als die vier Grundlagen des Bewusstseins. Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara. Die Bewusstsein ist da, nur indem es hat diese vier Grundlagen. Es kommt immer mit Objekt, mit Empfang von dem Objekt, mit Wahrnehmung von dem Objekt und mit den gestaltenden Kräften, die diese Erfahrung von dem Objekt bestimmen. Es kommt immer zusammen. Und das ist so wie Element von Erde. Die Element von Wasser ist dann so wie Durst, weil es zusammen, die Sachen zusammenhängt. Und das Bewusstsein, das eine Form hat, das durch diese bestimmt wird, ist dann Samen von Existenz. Durch durch unsere Erfahrungen wir sammeln Samen von Existenz. Sammeln wir Samen von Anhaftung. Das ist die Erde wird so und Wasser und Feuer und Wind wird hier erklärt, damit wir das verstehen. Und der Buddha erklärt es dem Bhagavati, eben damit er das versteht, weil er sehr stolz, obwohl er viel erreichen möchte, er hat alles verlassen, er ist sehr stolz an sich selbst. Aber sich selbst, ist nichts anderes als diese Elemente. Solange das Bewusstsein eine Form hat, ist dieses Bewusstsein gebunden an diese Elemente. Das ist, was hier gesagt wird. Und wie dann lässt man los, indem man Berührung und Empfang versteht. Das ist, was wie wir hier bekommen erklärt, besser als deswegen diese Sutta ist besonders tief. Das ist was erklärt, das ist nicht Wissenschaft im Sinne von pragmatischen Experimenten, das ist Wissenschaft im Sinne von Loslassen. Diese Wissenschaft ist eine ganz andere Wissenschaft. Und diese Wissenschaft ist basiert auf Manopratyaksha, yogische, unmittelbare Erfahrung von dem Objekt. Deswegen jetzt üben Sie Konzentration, damit Sie zu dieser Erfahrung kommen. Weil unsere Erfahrung von dem Objekt ist getäuschte Erfahrung, weil wir machen uns Vorstellungen von etwas, was nicht Objekt ist, und dann basieren wir unser Bild von der Welt auf diese Erfahrungen. Das ist genau, was hier gebrochen wird. Ja? Das mit dem Loslassen, das habe ich jetzt nicht so verstanden, wie Sie es erklärt haben. Es geht doch nur um das Konzept oder die Vorstellung von diesem Element loszulassen und nicht um das Element als solches, also die Erfahrung und diese Qualität, die kann ich doch nicht loslassen, weil ich habe doch in meiner Untersuchung immer mit dieser unmittelbaren Elementqualität zu tun. Also die ist doch gar keine Bedrohung. Diese Qualität bleibt, aber die Erscheinungen sind immer ändern sich. Ja, und das muss ich erkennen. Also dass das diese Gefühl von Herz, Gefühl von Leber und Gefühl von allen diesen Organen, die sind immer in Wandel. Aber die Erde bleibt. Ja, eben. Also kann ich doch nicht das Element loslassen, sondern nur die Vorstellung oder das Konzept. Die Elemente in die Vorstellung kommen zusammen. Das ist bedingte Entstehung. Aber da wir uns Illusionen über die Erde weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist oder so ist oder jenes ist, das ist genau, was gesagt wird. Was diese innere Erde, ist Upadinam, ist von Anhaftung entstanden. Das heißt Upadinam, wie hat er übersetzt? Genau. Objekt der Anhaftung. Solange es Objekt der Anhaftung ist, ist auch der Geist Objekt der Anhaftung. Und das ist eben Samsara. Es kommt zusammen. Deswegen erst muss man objektiv erfahren, was Erde ist, und nur dann kann man Erde loslassen. Solange man sich an Erde erfreut, erfreut man sich an Leiden. Und was ist Erde? Erde ist nicht anderes als die Organe, die wir da haben, und auch die Erde draußen genauso. Das ist die wahre Erfahrung, ist Härte. Wir anhaften nicht an Härte, wir anhaften nicht an Weichheit, wir anhaften als an etwas ganz anderes, an unsere eigene Vorstellung. Aber Erde weiß nicht, dass es hart ist oder dass es weich ist oder dass es so ist oder so ist. Deswegen kann es alles empfangen. Es ist neutral. Was diese Währung der Erde gibt, ist nichts anderes als unser Geist. Und dieser Geist ist ein Geist, das sozusagen in Irre ist, weil er nicht unmittelbare Erfahrung von der Erde hat. Er hat nur Erfahrung von eigener Vorstellung von der Erde, die gar nicht objektiv existiert. Verstehen Sie? Ja. Ist das klar jetzt? Das ist klar. Deswegen diese Sachen, objektiv gesehen sind, nur Erfahrung von gewisser Härte im Körper. Das ist alles. Und genauso außen, auch inneren, das ist alles, was wir wirklich unmittelbar erfahren. Die Vorstellungen, die wir darüber machen, dann das kommt danach. Es gefällt mir, es nicht gefällt mir, es so ist es, so soll es nicht sein. Das sind unsere eigenen Konzepte. Das ist nicht die unmittelbare Erfahrung von Erde. Das ist, was hier gesagt ist. Und Erfahrung von Körper, von Körperlichkeit innen und draußen, ist nichts anderes als Erfahrung von diesen Elementen, die vollkommen neutral sind. Keine Leben in diesen Elementen. Wer Leben in diese Elemente bringt, ist nichts anderes als unser Geist. Unsere Vorstellungen. Also jetzt über Wasser. Wasser, die Eigenschaft von Wasser ist das, was fließt. Jetzt alle Elemente haben man kann sagen, die schwere Seite und die leichte Seite. Hm? So, die schwere Seite von Erde ist Härte, Rauheit, Schwere. Hm? Dann schwere Seite von Wasser ist, dass es Abandana heißt, dass es die Sachen, wie wird übersetzt? Sammelt. Hm? Sammelt zusammen. Sangahana, Abandana. Es die Sachen, so wie wenn wir sehen, wenn das Wetter trocken ist, die Erde geht auseinander, wird zu, so wie Sand. Hm? Wasser bringt dann Kohäsion, Kohäsion, hm? Zu den Sachen. Und durch diese Kohäsion, Wasser, die Sachen dann wachsen. Alles wächst durch Wasser. Unsere Erfahrung von den Sachen auch wächst durch Wasser. Das ist dann die Rasa, das Gefühl von Wasser. Das Gefühl von Wasser oder Funktion von Wasser ist, dass es unsere Erfahrung von den Dingen wachsen lässt. Alles in der Natur wächst wegen Wasser. Also die Manifestation von Wasser ist, dass es die Sachen zusammenbringt. Das ist dann die schwere Seite von Wasser. Und die leichte Seite von Wasser ist, dass es fließt. Jetzt Spezialität, wir werden nicht jetzt darüber sprechen. Ich werde das dann in Metta-Vihara sehr ausführlich erklären. Spezialität von Theravada ist, dass im Gegensatz zu nördlichen Buddhismus, weil Theravada ist sehr praktischer, nördlicher Buddhismus ist viel mehr philosophisch orientiert, weil Theravada ist sehr, sehr praktische Lehre. Die Erfahrung von Erde, Erde ist das, was wir unmittelbar mit dem Körper tasten können. Genauso Feuer, wenn wir Temperatur, alle Objekte haben Temperatur, das ist Feuer. Und alle Objekte pulsieren, haben Bewegung. Das ist dann Windelement. Aber Wasserelement, fließen, was wir als fließen verstehen, ist, wenn wir Hände in Wasser, wenn wir fließen spüren, was wir eigentlich spüren, nichts anderes als Weichheit, als Weichheit oder die Druck. Hm? Kälte, Temperatur, Feuer. Aber fließen können wir nicht unmittelbar mit dem Körper erfahren. Deswegen gehört es zu Dhamma Ayatana, zu mentalen Objekten, nicht zu Objekten von Körperbewusstsein, aber Objekt von mentalem Bewusstsein. Dass der Yogi erfährt, wenn er die Elemente analysiert, erfährt er das unmittelbar. Dann für Wasser, wir haben 12 Dinge, die Erfahrung von Wasser, von Fließen oder Kohäsion zusammen, 12 Dinge im Körper, die diese Erfahrung darstellen. Also fängt an mit Galle, Schleim, Eiter, Blut und so weiter. Also es ist wichtig zu verstehen, dass diese Fließen ist dann die Eigenschaft von Wasser und Kohäsion ist die Form von Wasser oder Gefühl von Wasser, in das durch Intellekt oder durch das ist Form von Wasser, das der Meditierende durch Gefühl, durch Intellekt erfährt. So erfahren wir Wasser. Also jedes Element hat dann die Seite von Eigenschaft und dann die Seite von Akara. Akara heißt Gestalt. Gestalt in dem Sinne, wie wir es unmittelbar erfahren. Durch Intellekt, das mit unmittelbaren mentalen Erfahrungen mit Konzentration gegeben ist. So fasst es der Yogi zusammen. Also wir haben 20 Dinge, die uns an Erdeelement erinnern im Körper, 12 Dinge, die uns an Wasserelement erinnern. Dann haben wir 4 Dinge, die uns an Feuerelement erinnern. Was ist Feuerelement? Feuerelement ist nichts anderes als die Wärme. Und wo es Wärme gibt, es ist unmöglich, dass es nicht Kälte da ist. Also Wärme und Kälte ist die Eigenschaft von Feuer, also Temperatur. Und wie wir es unmittelbar durch mentale, durch Konzentration erfahren, ist als das, was die Sachen zur Reifheit bringt. Transformation. Transformation. Oder zur Reifheit. Paripachana. Paripachana heißt die Reife von den Sachen. So wie durch Wasser die Sachen wachsen, durch Feuer sind sie gebacken, sind sie kommen zur Reife. Auch im eigenen Körper, wenn wir nicht im Körper Feuer haben, dann die, dieser Körper kann nicht wachsen, kann nicht verdauen, kann nicht die Funktionen machen. Alles ist mit Feuer verbunden. Und wenn wir schon in Abhidhamma sprachen, ich werde nicht lange darüber sprechen, weil das ist wir haben schon gesagt, in Abhidhamma alle Elemente, die wahre Objekte der Erfahrung sind, sind in 4 Aspekten analysiert. Erster Aspekt ist dann Eigenschaft, das ist Wärme. Zweiter Aspekt ist Gefühl oder Funktion, wie wir das erfahren, das ist, dass es die Sachen zur Reife bringt und dann wie es manifestiert ist. Und manifestiert, Feuer ist in, manifestiert im, durch die Fähigkeit, die Weichheit der Dinge zu gehen, das ist zu geben. Das ist auch verbunden mit indischen Medizin. Diese Weichheit von den Dingen ist durch Feuer, durch die Wärme. Und wie wir dieses Element in unserem eigenen Körper unmittelbar erfahren, wodurch man, so sieht man sehr klar, dass Datta im Buddhismus, Buddhismus ist nicht Wissenschaft in dem Sinne, dass Datta und die Sense Datta, wie sagt man, die Sinneseindruck, also die wissenschaftliche Sinneseindrücke, das ist nicht wissenschaftlich, die Sense Data, die Messergebnisse und die, das Gefühl, Empfang von den Dingen, wie wir sie erfahren, wie wir sie fühlen, ist nicht zu trennen. In Wissenschaft versuchen sie, diese zwei Sachen zu trennen. So war es mindestens bis jetzt heute langsam, wie unsere Freund Rainer hat uns aufmerksam gemacht. Es fängt an, sich ändern, aber sehr, sehr langsam. Es wird noch lange dauern. Aber im Buddhismus von Anfang an, die Datta, Messdatta und unmittelbare Gefühl von dem Ding ist ein, ist nicht zwei Sachen. Und das sieht man sehr klar, dass unmittelbare Erfahrung von Feuer im Körper ist das, was verdaut wird, was, wodurch man gewärmt wird. Wir können nicht ohne Temperatur im Körper leben. Wir leben, indem wir diese Temperatur im Körper behalten, solange unser Körper warm ist. Leben wir. Deswegen diese Wärme dann gibt diese Weichheit zu dem Körper, zur Erfahrung von dem Körper. Wenn es wird gesagt, wenn Bewusstsein und Wärme Körper verlässt, der Körper ist so wie ein Stück Holz, völlig nutzlos. Also Wärme ist dann einfach auch Aktivität, ne? Dass der Körper Leistung, Bewegung nur erzeugt, wenn er Wärme ist. Temperatur ist unmittelbare Erfahrung von dem Körper. Ohne diese Erfahrung, dann kann der Körper kann nicht existieren. Wodurch man gewärmt wird, altert. Das, was uns jetzt, indem sie älter werden, die Haare werden weiß, die bekommt man viele diese Falten. Das ist alles Arbeit von Feuer. Feuerarbeit. Feuer ist am Arbeit. Je mehr wir Eltern, desto durchdringend wird diese Arbeit. Wir werden dann mehr trocken. Je älter der Körper, desto trockener wird es. Das haben Sie bestimmt schon bemerkt. Säugling, Körper von Säugling und Körper von einem älteren Mensch sind anderes, weil Körper von einem älteren Mensch ist mehr trocken, weil diese Feuerelement. Und das kennen Sie, der Yogi in Meditation, das ist nicht eine Erfahrung, das ist keine Theorie, das ist yogische Erfahrung, indem Sie sich tief konzentrieren an den Faltern, Sie werden Feuer erfahren. Das ist wahr, versuchen Sie, wenn Sie gute Konzentration haben. Das ist wunderbare Wissenschaft der Buddhismus. Ich werde erältert werden. Und das, wodurch das, was gegessen, getrunken, verzehrt und geschmeckt worden ist, vollständig verdaut wird. Diese Verdauung, wir verdauen, indem in unserem Magen sind diese Säfte. Die für Verdauung verantwortlich sind, das ist nichts anderes als Funktion von Feuer. Dadurch wird Feuer manifestiert. Also unmittelbare Erfahrung von Feuerelement in dem Körper sind diese vier Feuer. Das, was Santapati, was uns Temperatur gibt, wodurch wir älter werden und wir Eltern, jeden Tag ältern wir. Das dann, wenn wir Fieber haben, das ist dritte unmittelbare Erfahrung von Feuer, das jeder von uns bestimmt schon gemacht hat. Und vierte Erfahrung, unmittelbare Erfahrung von Feuer ist Verdauung. Vier, also unmittelbare Erfahrung von Feuerelement im Körper. Ich werde das jetzt nicht analysieren. Es ist eine unheimlich interessante Wissenschaft, die verschiedene Organe im Körper. Wir haben vier. Das Samuthana, Rupa Samuthana heißt vier Ursachen, vier Entstehung von Rupa, von Körperlichkeit. Ist Karma, ist Saison, Temperatur oder äußere Feuer, die Temperatur im Kosmos in allgemein, dann gibt es Nahrung und dann gibt es Geist. Diese vier Ursachen für Erfahrung, für Entstehung von Körperlichkeit in dem Sinne von dem, von das, was immer im Prozess von Verbrechen ist. Von Brechen ist. Nicht Verbrechen, sondern Brechen. Wunderbares Wort, Verbrechen. Also das, was immer gebrochen ist, entsteht durch Karma, durch Geist, durch Nahrung und durch Temperatur, Utu, Saison. Das sind diese vier. Und jetzt einige Organe, so zum Beispiel wie unsere Feuer von Verdauung, entsteht nur durch Karma, durch keine andere Ursachen. Die Hauptursache und die andere, zum Beispiel Feuer von, wenn wir Fieber haben, von alle vier Ursachen sind da. Die die Temperatur, Karma, dann Nahrung und Geist noch dazu. Sehr wunderbare Wissenschaft. Das ist nicht Wissenschaft von Deduktion, das ist unmittelbare Erfahrung, das der Yogi macht in Meditation. Diese Wissenschaft ist noch aufrecht gehalten und Sie können das selbst erfahren, aber der Eintritt dazu ist gute Konzentration, was Sie jetzt üben. Dann, wir kommen zu Wind. Windelement. Was ist unmittelbare Erfahrung von Windelement? Unmittelbare Erfahrung von Windelement in unserem Körper. Wir haben 6 Dinge, die uns unmittelbar Windelement erfahren lassen. Und was ist Wind? Muss man erst verstehen, was Wind ist. Die Eigenschaft von Wind ist Stützen. Bewegen ist dann die Manifestation von Wind. Der Wind manifestiert sich durch Bewegung. Aber die Eigenschaft von Wind ist Stützen. Oder Vitambana heißt auch expandieren. Und wie der Yogi empfährt dieser Wind durch Pulsierung, durch Druck. Das ist das Gefühl von Wind, Funktion von Wind. Also wenn wir gesagt haben, es gibt alle Elemente haben schwere Seite und leichte Seite, die schwere Seite von Wind ist dann Druck ist dann die leichte Seite. Die schwere Seite ist unterstützen, Stutz geben. Und die leichte Seite ist drücken. Das Drücken ist Bewegung, nichts anderes als das. Was wir, wenn unser Herz pulsiert, was wir erfahren, ist, wodurch unser Herz pulsiert, nur durch Wind, das ist Erfahrung von Windelement. Blut in den Adern, wie fließt, durch Windelement. Das ist Manifestierung von Windelement. Dadurch unmittelbar erfährt man Windelement. Und diese 6 unmittelbare Erfahrung von Windelement im Körper, die wir haben hier, sind aufsteigende Winde, aufsteigende Winde. Was ist aufsteigender Wind? Das, wodurch wir kotzen, das ist aufsteigender Wind. Unsere Kollege hat jetzt Heuschnupfen. Das ist diese aufsteigende Winde kommen. Kotzen. Das auch. Hiccup. Wie sagt man? Schluck auf. Das ist auch aufsteigende Winde. Das ist unsere unmittelbare Erfahrung von Windelement. Absteigende Winde. Denken Sie, was absteigende Winde machen, wenn wir zur Toilette gehen, wenn wir urinieren müssen, wenn wir das große oder kleine Geschäfte machen. Das ist nichts anderes als absteigende Winde, die zum Ausdruck kommen. Winde im Bauch, das kommt auch in indischer Medizin. Es gibt zwei Sorten Winde das heißt Kutta, Moment, ich sehe. Kuchisaya, Kothasaya, Vata. Kuchisaya, Vata sind die, Kuchi ist die Winde, die im Magen sind. Und Kothasaya sind Winde, die außerhalb von Magen, also in Darm und so weiter. Dann kommt, was Sie jetzt machen, Einatmen und Ausatmen. Einatmen und Ausatmen ist nichts anderes als Ausdruck von dem Windelement, unmittelbare Erfahrung von dem Windelement. Und wir müssen verstehen, wie gesagt, Padatthana, die Hauptursache von Manifestierung von Wind, ist nichts anderes als die drei anderen Elemente. Dieser Windelement kann nur entscheiden, indem Erdeelement, Wasserelement und Feuerelement auch in der Erfahrung beteiligt sind. Wenn Sie mit Konzentration Körper untersuchen, diese Sachen dann erscheinen am klärsten als Manifestation von den Elementen. Das ist dann unmittelbare Erfahrung in Konzentration. Aber das ist auch dann Erfahrung, die dann sozusagen Element darstellt. Also, der Windelement ist das auch, dass unsere die Bewegung von unserem Körper ermöglicht. Wenn wir Hand heben und strecken, das ist nichts anderes als Manifestation von Windelement. Und dieses Windelement, das wir zu strecken von den Händen oder Füßen benutzen, ist Wind, das in den Gliedern zirkuliert. Das ist auch unmittelbare Erfahrung. Und das ist dieselbe Windelement, das auch sogar in den Atomen, die Atomen bewegen sich. Die sind immer in Bewegung und dieses Windelement ist das, was dann die Atome, transportiert, die andere Teile transportiert. Deswegen in Abhidhamma gibt es sogenannte Transportierte Rupa und Rupa, die transportiert. Die Rupa, die transportiert, ist Windelement. Und die Rupa, die transportiert wird, sind die anderen Elemente. Das geschieht auch im ganzen Körper und das geschieht auch in einzelnen Atomen. Ja, wenn Sie Name, wenn Sie dann Rupa Kamatana machen, Sie können das unmittelbar erfahren, indem Sie, wenn Sie die Eigenschaften von den Elementen in eigenem Körper immer untersuchen, ein nach dem anderen, mit Konzentration, dann der Körper, im Körper kann man erfahren dann sogenannte Sensitivität von Körper. Normalerweise Sensitivität von Körper, Körpersensitivität wird nicht erfahren. Nach der buddhistischen Philosophie, das ist nicht buddhistische Philosophie, das ist yogische Erfahrung, die existiert nicht nur im Buddhismus, auch in Yoga gibt es. Wenn wir etwas sehen, wir sehen, sagen wir, durch Auge, aber das, was wirklich sieht, ist nicht Ganze, ist nicht Auge, aber es ist Sensitivität im Auge. Wir hören durch Ohr. Aber das, was wirklich hört, ist nicht Ohr, sondern Sensitivität im Ohr. Wir tasten mit dem Körper, aber was wirklich tastet, ist nicht Körper, sondern Sensitivität im Körper. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ist das Teil vom Bewusstsein, diese Sensitivität? Nein, die gehört zu Rupa. Okay. Also, die gehört zu Rupa. Das ist sehr wichtig zu unterscheiden, Rupa und Nama. Aber diese Nama kann ohne diese Rupa nicht arbeiten. Die kommen immer zusammen. Das ist dann bedingte Entstehung. Aber Rupa weiß nicht, dass es so ist. Der Auge weiß nicht, dass er sieht. Das ist der Geist, das weiß, dass er sieht. Aber durch diese Sensitivität im Auge wird Sehen, diese Tat von Sehen ermöglicht. Und diese Sensitivität im Auge, was dann Rest von dem Auge ist genannt dann im Buddhismus, sogenannte die Gerüst von Auge. Ohne Gerüst kann Auge nicht funktionieren. Aber was wirklich sieht, ist nur Sensitivität von Auge. Und diese Sensitivität von Auge ist so klein, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber der Meditierende kann das sehen. Das wird sehr, sehr klar gesehen. Indem man die vier Eigenschaften von den vier Elementen im Körper lange Zeit mit Konzentration untersucht, dann erscheinen diese Sensitivitäten im Körper, im Auge, besonders im Körper. Und dann Körper wird so wie Kristall, leuchtender Kristall. Wenn man sich dann in diesem leuchtenden Kristall, an was jetzt kommt, an Akasa Dhatu, an Raumelement konzentriert, dann diese Kristall von Körper, was nichts anderes als die Sensitivitäten im Körper sind, die dann, wie sagt man? Platziert. Platzt. Fällt auseinander. Und dann erscheinen überall nur Atome, die in Bewegung sind. Dann mit Konzentration, wenn der Meditierende gute Konzentration hat, Konzentration, wie ich gesagt habe, ist wie eine Lupe, die alles ist in Bewegung, das unverständbar rasch ist. So auch unsere Wissenschaft sagt, dass unsere Erde dreht um die Sonne mit eine Geschwindigkeit von wie viel 1000 Kilometer pro Sekunde, ich weiß nicht, ist unvorstellbar. Der Geist ist noch schneller als das. Aber die Fähigkeit von Konzentration ist eben das, was diese Bewegung, die Konzentration hat Fähigkeit, diese Bewegung dann zur Stille zu bringen. Deswegen jemand, der konzentrierte Geist hat, in Existenzen, wo Geist immer konzentriert ist, kann Leben unvorstellbare Zeit, das werden wir auch in unsere Millionen von Jahren, kann man leben, in Wesen leben, in diese Arupa-Welten und so weiter. Unvorstellbare Milliarden und Millionen, Millionen von Milliarden von Milliarden. Kalpas, Äonen. Die Äonen lassen sich überhaupt nicht messen. Trotzdem, obwohl das Leben so lang ist da, ist es auch unbeständig. Auch entsteht und vergeht. Deswegen ist es auch nicht Objekt der Befreiung. Je nach der Konzentration, dann, wenn besser die Konzentration, die Konzentration hat dann Fähigkeit, die Bewegung zu verlangsamen, bis zu praktisch zur Stille zu bringen. Dann kann man den Objekt, auch Atomen, durch diese Fähigkeit von Konzentration, indem man sie zur Ruhe bringt, analysieren. Dann alle Bestandteile von Atomen analysiert man durch Konzentration. Ja? Ich habe zwischendurch mal Ihnen zugeschaut, wie Sie meditieren. Sind Sie mit diesen Dingen beschäftigt bei der Meditation? Nein, ich bin nicht mit diesen Dingen beschäftigt. Aber diese Dinge ist nicht Erfindung, das ist, was der Yogi kann in Meditation erfahren. Es ist nicht so leicht, Sie können alle das lernen. Voraussetzung ist, dass Sie tichtig sich mit Konzentration beschäftigen. Das ist die Voraussetzung. Aber wir sprechen jetzt nicht über diese Sachen, wir sprechen über unsere Sutta. Jetzt kommt dann das nächste Element, ist Akasa Dhatu. Akasa Dhatu ist dann Raumelement oder Ätherelement. Und Akasa Dhatu, was ist die Eigenschaft von Akasa Dhatu? Dass es die Begrenzung den Dingen gibt. Auch die Atomen sind von, können nicht erfahren werden, wenn es da kein Raum gibt, keine Lücke gibt, kein Äther gibt. Auch nicht unsere Körper, auch Farbe, auch Geräusche, alles, was wir erfahren, ist nur möglich, indem Raumelement da ist. Deswegen, der Kommentar sagt auch unter anderem, dass dieses Raumelement erklärt alle anderen Rupas außer den vier Elementen. In der buddhistischen, in Theravada-Tradition, wir haben 28 Rupas, 18 von diesen 28 Rupas sind die wahre Objekte der Vipassana, die der Meditierende mit unmittelbaren Geist erfahren, mit Geist unmittelbar erfahren soll. Und indem sie wahre Eigenschaften haben, sind diese Sachen Objekte von Vipassana. Nur die Sachen, die wahre Eigenschaften haben, sind Vipassana-Objekte. Also Sabhava, eigene Natur. Also, Akasa Dhatu hat selbst nicht eigene Natur, in dem Sinne, es ist nicht geeignete Objekt für Vipassana, aber durch Akasa Dhatu, durch Raumlichkeit, werden alle anderen Objekte erfahren. Deswegen, es kann stehen für alle anderen Objekte, außer den vier Elementen. Weil die Objekte durch Raum erfahrbar sind. Farbe kann man erfahren, indem Raum da ist. Und da heißt das, dass man Raum nicht erfahren kann als Raum? Raum ist nicht etwas, was Erfahrung von Vipassana ist. Was ist Erfahrung von Vipassana? Vergänglichkeit. Raum hat keine Vergänglichkeit. Dieser Berg und diese Lachersee war vor ein paar Millionen Jahren war es Vulkan, jetzt ist es ein See, aber der Raum ist immer dasselbe, ob es Vulkan ist oder See ist, ist immer dasselbe. Also wahrnehmbar, aber nicht geeignet als Vipassana-Objekt. Es ist wahrnehmbar, aber nicht geeignet als Vipassana-Objekt. In dem Sinne, dass es nicht Samanya, gemeinsame Eigenschaft von allen Objekten, die Weisheitsobjekten sind, ist Vergänglichkeit. Und Raum hat nicht Vergänglichkeit. Wodurch ist die Begrenzung des Raumes erklärt? Raum ist doch zuerst mal Raum ist nicht Offenheit. Begrenzt. Raum ist begrenzt durch die Objekte. Die Objekte durch sind. Die Objekte, der Raum selbst ist der Raum ist selbst nicht begrenzt, aber es gibt Begrenzung. Die Definition von Raum ist Paricheda. Paricheda heißt das, was herum die Objekte begrenzt. Auch Atomen, auch Farbe, auch innerhalb von Kalapa, von Molekül, von Erfahrung, von Atom. Das innerhalb von diesen Molekülen, dass wir Farbe sehen können und Geschmack und Geruch, das ist nur möglich, weil Raum da ist. Also in Mini, in Makro, in überall. Also enthaltene Begrenzung im Raum. Begrenzung im Raum. Begrenzung der Dinge. Ohne Raum kann man nicht Dinge erfahren. Ja. Sind dann aber bei den anderen Elementen, das Vipassana-Objekt sind dann aber nicht die Elemente, sondern Objekte aus den Elementen, oder? Weil das Erdelement ist ja auch... Vipassana-Objekte, es gibt 18 Rupas, die sind Vipassana-Objekte, es gibt 52 mentalen Faktoren, die sind Geistobjekte. Dann gibt es die verschiedenen Sorten von Bewusstsein. Das ist Spezialität von Theravada, was es nicht in anderen Traditionen gibt. Das sind auch dann alle Objekte von Vipassana. Und dann wenn man diese Objekte erfahren hat mit Vipassana, nur dann kann man dann Nibbana, wahre Objekt, unmittelbar erfahren. Nur über das Raumelement wird man jetzt nicht meditieren, weil es nicht vergänglich ist. Raumelement führt nicht zu Erkenntnis. Mhm. Nur das, was vergänglich ist, kann zu Erkenntnis bringen. Und Raum ist nicht vergänglich. Deswegen in nördlichen Tradition ist Raum aus ein von den Asankatas, von den nicht zusammengesetzten Dingen. Und nicht zusammengesetzte Dinge können nicht Objekt von Vipassana sein. Über das Erdelement wird man aber meditieren. Über das Erdelement wird man... Natürlich, muss man unbedingt Erdelement erfahren. Das ist eine Voraussetzung für Vipassana. Aber es wurde auch gesagt, dass Erdelement auch nicht veränderlich ist. Die Qualität der Erfahrung ist fest. So die ist Raumelement nicht vergänglich. Also, es hört sich an, als wäre es gleich. Bitte? Es wurde vorhin gesagt, dass die Qualität von Datum bestehen bleibt, nicht veränderlich ist. Ja, aber die Erfahrung... Die Erde ist fest, egal ob jetzt Berg oder Sand oder... Aber es kommt... Ja, aber es kommt immer durch konkrete Erfahrung. Ja, und Raumelement ist auch nicht veränderlich, also gleich wie Erde. Das war der Gedanke gewesen, von die Frage. Also, Ach so. Erde ist immer im Prozess von Änderung. Das ist die Eigenschaft, aber die Eigenschaft von Erde, ob wir sagen, wir haben dieses Glas. Ja? Jetzt breche ich dieses Glas und Glas ist nicht mehr da. Aber Erde ist diese Erfahrung von Erde, was Glas anbetrifft, ist dieselbe. Also beschäftige ich mich dann mit Objekten aus Erde, um die Vergänglichkeit zu sehen? Oder? Erde selbst ist immer im Prozess, was Glas, weil es ein Konzept ist. Dieses Glas, wenn ich morgen davon Wasser trinke, ist das dasselbe Glas. Aber Element Erde in dem Glas ist immer in Verwandlung. Das sieht man dann in Konzentration. Wie diese wahre Erfahrung, wenn sie meditieren, dann diese Glas in der Tat ist auch im Prozess von Vergänglichkeit. Immer bricht in jedem wahre Erfahrung von Glas ist, das immer bricht in jedem Moment von Wahrnehmung. Aber das Konzept von Glas ist dasselbe. Morgen wird es dasselbe Glas sein. Aber die Erde ist immer in Verwandlung. Aber obwohl es immer in Verwandlung ist, die Eigenschaft von Erde sich ändert nicht. Solange Erde da ist, ändert sich nicht die Eigenschaft von Erde. Aber die Erde, Erfahrung von Erde ist immer in Verwandlung. Ist das klar? Ich hoffe ja. Wenn ich jetzt richtig verstehe, wir können sagen, Erdelement ist fest, Festigkeit. Ne? Die Festigkeit ist immer gleich. Festigkeit existiert, dieses Glas vergeht, vielleicht nach 20 Jahren, vielleicht nach 100 Jahren, aber eine Festigkeit bleibt immer da. Aber was verändert sich jetzt ständig an der Festigkeit? Meine Erscheinungsform. Nein, nicht die Erscheinungsform, mein Gefühl von Rauheit oder Weichheit. Aber die Festigkeit ist auch die gleiche. Festigkeit ist gleiche. Ne? Also verändert sich nicht. Was verändert sich an Erdelement? wenn die Festigkeit immer die gleiche ist. Die Festigkeit wird zu Weichheit und immer ja, in diese Brechung. Aber das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, es ist nicht Erdelement. Es ist Erdelement. Erdelement ist fest. Erdelement ist fest. Nein, weich ist meine Deutung. Fest kann existieren. Fest kann nur existieren, weil es weich gibt. Wenn es nicht weich gibt. Kausalität. Fest und weich. Ja. Aber ob es weich oder hart ist, ist meine individuelle Wahrnehmung. Nein, so ist es nicht. Es spielt ja nicht eine Rolle, dass das eine auf der molekularen Ebene passiert und das andere ist vom eigenen Tastsinn abhängig? Beide kommen zusammen. Das ist, kann man nicht trennen. Molekulare Ebene ist auch da. Die erscheinen, diese Erde erscheint auf molekularer Ebene und erscheint auch auf Sinnerfahrung. Die beide sind da. Und auf der molekularen Ebene verändert sich das ständig? Eine Molekül ist ständig in Bewegung. Also da findet die Veränderung statt. Und der Gesamteindruck ist aber fest, aber in dem Atom selbst verändert sich ständig. Die Erfahrung von Körperlichkeit ist Erfahrung von Zerbrechlichkeit. Und diese Zerbrechlichkeit ist eine Erfahrung, dass man muss, der Geist muss konzentriert sein. Das ist von Samadhi. Wenn man der Geist in Samadhi ist, dann sieht er die Sachen, wie sie wirklich sind. Normalerweise nicht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn diese Konzentration vorhanden ist, dann alle Objekte der Erfahrung sind im Prozess von Zerbrechen. Dann diese Akasa-Dhatu, was dieses Raumelement, was er besonders erklärt, ist dann diese fünf Sensitivitäten im Körper und das, was wir äußere Welt, das wir durch diese fünf Sensitivitäten erfahren, Farbe und so weiter. Und das können wir erfahren nur in dem Raum vorhanden ist. Wenn Raum nicht vorhanden ist, wird nicht diese Erfahrung ermöglicht. Und wie wir erfahren, diese Äther oder Raum im Körper wird jetzt geschrieben, alle, indem wir essen, ist nur möglich, sehen ist möglich, hören ist nur möglich, weil Raum da ist. Wenn nicht Raum da ist, dann ist nicht möglich, diese Erfahrung. Und unmittelbare Erfahrung von Raum ist dann im Mund, im Ohr, in diese Verdauungsrohr und so weiter. Das ist dann unsere unmittelbare Erfahrung von Raum. Also wir haben jetzt diese vier Haupt- oder vier Grundelemente und alles, was von den Grundelementen deriviert ist, also Inhalt von unseren Sinnenerfahrungen, die, besonders die fünf Sensitivitäten, die, durch die wir die Objekte erfahren in der äußeren Welt. Und jetzt kommen wir zu dem Geist. Und da, wir haben schon gesagt, dass diese Pakusati, unser Held hier von dieser Sutta, ist jemand, der schon sehr gute Konzentration hat. Nach dem Kommentar hat tichtig geübt, jetzt hat er 6 Stunden lang in Anapanasati, so sagt der Kommentar, ich war nicht dabei, so hat der in 6 Stunden in Anapanasati vierte Jhana gesessen. Deswegen der Buddha weiß sehr klar, dass er schon diese vierte Jhana hat und er auch denkt sich sehr groß, er ist der König, er hat das ganze Reich verlassen, alle im Reich sind seine Kinder, jetzt auch verhält er sich, obwohl er schon alles verlassen hat, also sehr, sehr wichtig ist und diese Jhana auch ist auch ein von den Gründen von seinem Stolz. Aber dieser Jhana ist natürlich, obwohl Stolz auf diese Jhana ist ein Hindernis für ihn, diese Jhana natürlich ist aber sehr, sehr positive Sache. Deswegen der Buddha fängt an, um diese mit, er preist diese Jhana. Diese Jhana macht es möglich, dass der Geist erscheint, dann bleibt nur noch Bewusstsein übrig. Jetzt kommen wir, diese 5 frühere Elemente sind unsere Rupa Kamatana. Jetzt kommt Arupa Kamatana. Damit wir die Wahrheit erfahren, es ist nicht genug zu sehen, die Vergänglichkeit, Dukkha und Ichlosigkeit von Rupa. Wir können es nie schaffen. Damit wir die Wahrheit unmittelbar erfahren können, wir müssen sehr, sehr klar beide unmittelbar erfahren, die Vergänglichkeit von Körperlichkeit und Vergänglichkeit von Geist. Wenn wir nur Vergänglichkeit von Geist erfahren haben oder nur Vergänglichkeit von Körperlichkeit, wir können es nicht, wir können nicht zu tieferen Vipassana-Erkenntnis kommen. Nur wenn wir die beide als vergänglich, als Dukkha, als vollkommen ichlos, als leer betrachtet haben, können wir zu tieferen Vipassana kommen und dann auch zu Magga und Phala, zu Weg in die Wahrheit und zu Frucht von der Weg zur Wahrheit. Und jetzt, dann bleibt nur noch Bewusstsein übrig. dass es dann bleibt nur, damit man versteht, die Erfahrung, dann außer diese Sachen, diese fünf Elemente, die dann stehen für die ganze Erfahrung von Körperlichkeit, dann bleibt nur Geist übrig. Und dieser Geist, der Pakusati ist sehr, sehr intelligent, er kann das gleich verstehen, weil Buddha weiß, dass er ein außerordentlicher, intelligenter Mann ist. Diese fünf Elemente, er versteht, die dann stehen für Körperlichkeit als Ganze. Wenn Körperlichkeit verstanden ist, dann was bleibt übrig, ist nur der Geist zu verstehen. Dann hat man das Ganze. Buddha sagt, das Ganze muss man verstehen, damit man sich befreit. Ganze muss man verstehen, muss man ganz durchsuchen. Ganze muss man verlassen. Dann kann man zu voller Erleuchtung kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Und um Ganze zu erkennen, es ist nicht genug Körperlichkeit, die Vergänglichkeit und Dukkha von Körperlichkeit zu sehen, muss man Vergänglichkeit und Dukkha von Geist sehen, nicht Geistlichkeit. Und dieser Geist, dass diese Sachen sieht, ist ein sehr sensitiver Geist, ist der Geist in vierte Jhana. Also dieser Bewusstsein, das übrig ist, das diese Sachen betrachtet, das die Objekte betrachtet, ist geläutert, strahlend. Das ist geläutert und strahlend, das ist Bewusstsein in vierte Jhana. Es ist geläutert und strahlend. Parisuddham Paryodatam. Geläutert und strahlend. Es ist geläutert. Also es ist Parisuddham. Ja, okay, es ist geläutert in dem Sinne, dass da alle störenden Faktoren nicht mehr vorhanden sind. In diesem Sinne ist es geläutert. Und es ist strahlend, weil die Weisheit, wenn man Weisheit von Vipassana, auch Weisheit von Samatha, die machen diese Objekt strahlend und die strahlen selbst. Indem sie selbst strahlen, machen sie auch Objekt strahlend, machen sie Feuerelement in den Objekten strahlend. Weil es immer bedingte Entstehung, die zwei immer kommen zusammen. Wenn also es ist Parisuddham, diese vierte, in dem jetzt nicht mehr störende Faktoren da sind, so wie Vitaka, Vichara, Piti, Sukha. Einatmen, Ausatmen ist nicht mehr da. Nichts stört. Und es ist geläutert in diesem Sinne und es ist strahlend, weil es, dieser Geist in diesem Zustand ist strahlend. Was erfährt man mit jenem Bewusstsein? Und jetzt kommen wir zu, wir haben schon gesagt, dass Vipassana, Buddha, wenn er Vipassana erklärt, wenn er zu Vipassana führt, es gibt zwei Erklärungen von Vipassana. Entweder durch die Betrachtung von Vergänglichkeit von den fünf Aggregaten von Existenz oder Vergänglichkeit von Gefühl. Unter gewissen Bedingungen, der Buddha führt gleich zu, wenn der Hörende, der Schüler schon sehr, sehr intelligent ist und erfahren ist, dann gleich zu Vergänglichkeit von Gefühl. Normalerweise erst wird Vergänglichkeit von Rupa gesagt, erklärt, dann Vergänglichkeit von Nama. Und beide Nama Rupa sind dann enthalten in fünf Aggregaten von Existenz. Dann, wenn Vipassana geklärt wird, dann ist entweder in Berührung beobachtet man fünf Aggregate von Existenz oder Gefühl. Beide können dann zu Durchbruch bringen. Wie wir gesagt haben, es gibt Organ, es gibt Objekt, es gibt Bewusstsein. Wenn die drei zusammen sind, gibt es Kontakt, Berührung. Wenn die Berührung da ist, dann ein Weg zu Vipassana ist, die fünf Aggregate von Existenz entstehen, oder wenn Berührung da ist, entsteht Empfang. Entweder angenehm, schmerzhaft oder weder schmerzhaft noch angenehm. Drei Möglichkeiten. Wenn Empfang gibt, gibt es nur diese drei Möglichkeiten. Entschuldigung, ist das eine Entscheidung, die man treffen muss, über welchen Weg man da geht am besten? Oder wie, wenn es diese beiden Möglichkeiten gibt, sieht es doch aus wie eine Wahlmöglichkeit. Wie wählt man da, wie entscheidet man? Man weiß unmittelbar, ob das Objekt unangenehm ist oder unangenehm. Oder, was natürlich, es ist nicht objektive Wissenschaft. Was für normale, durchschnittlichen Menschen angenehm ist, das ist dann angenehm. Es ist nicht die Wissenschaft. Was wichtig ist, diese Erfahrung von Vergänglichkeit. Nicht, ob es angenehm ist oder unangenehm ist. Was normale Mensch als angenehm, dann ist angenehm, ist okay. Es ist ich dachte, es gibt die zwei Wahlmöglichkeiten. Einmal die Betrachtung der Elemente und einmal die Gefühle zu untersuchen. Nee, einmal Betrachtung von, wenn es Kontakt gibt, dann zwei Wege von Vipassana. Entweder die fünf Aggregate von Existenz, die durch Kontakt entstehen, oder Betrachtung von Gefühl, das auch durch Kontakt entsteht. Zwei Wege von Vipassana. Die sind gleich wichtig und gleich wirksam und je nachdem, nach den Umständen, den Buddha benutzt entweder diesen Weg oder andere Weg, je nach den Umständen. Zum Beispiel, es gibt Dighanaka Sutta, sehr berühmte Sutta in Majjhima Nikaya, wo der Onkel von Sariputta kommt zu Buddha und sagt, nichts gefällt mir. Dann der Buddha führt ihn zur Erfahrung von Vergänglichkeit von Gefühl. Diese nichts gefällt mir, ist nur seine eigene Vorstellung. Das ist nicht unmittelbare Erfahrung, Empfang von dem Objekt. Dann er erklärt, wenn man empfängt ein Objekt, wenn in der Zeit, wenn man angenehmen Objekt erfährt, kann man nicht unangenehmen Objekt oder weder angenehm noch unangenehmen Objekt erfahren. Wenn man empfängt unangenehme Objekt in dieser Zeit, kann man nicht angenehme Objekt erfahren und wieder, wenn Objekt weder angenehm noch unangenehm ist, in dieser Zeit kann man nicht angenehme oder unangenehme Objekt erfahren. Deswegen, dieses Gefühl kann nicht etwas ständig sein. Das ständig in Erfahrung von dem Gefühl kommt von unserer eigenen Vorstellung. Unmittelbare Erfahrung von Gefühl ist nur Erfahrung durch Erfahrung von Kontakt. Und wenn Kontakt da ist, ist dann Empfang von dem Objekt. Und dieser Prozess ist im ewigen Wandel, in jedem Moment von Betrachtung, von Wahrnehmung, ist es umständig, ist es mit Vergänglichkeit verbunden. Wenn der Sariputta, der zu dieser Zeit steht bei Buddha und fächert ihn, der überhört diese Rede von Buddha zu seinem Onkel, und weil er schon 14 Tage nachdem er Schüler von Buddha geworden ist, hat er tichtig in Dhyana über die Vergänglichkeit von den Geistfaktoren meditieren. Wenn er diese Rede hört, wird er zu Arahat. Aber weil er schon so gute Konzentration hat und er kann das gleich in Zusammenhang bringen mit seiner eigenen Erfahrung. Der Dighanaga, wenn er das hört, weil er sehr intelligent ist, er ist ein alter brahmanischer Askete, der hat schon lange geübt, er wird zu Sotapanna. Und der Sariputta selbst, er wird zu Arahat, wenn er das hört. Weil sie schon bereit sind, sie haben schon meditiert. Aber der normale Mensch, er kann das tausendmal hören, dass in jedem Moment von Wahrnehmung, der Kontakt ändert sich und mit Kontaktempfang ändert sich, aber er wird nicht darüber klar, wenn das heißt, dass Kontakt ist etwas, was mit Leiden verbunden ist. Aber wenn man schon geschult ist, wird man das erfahren. Und wenn man das erfährt hat, dann geht es sehr schnell zur Realisierung. Das ist Erfahrung. Diese Erfahrung ist möglich, nur indem schon jetzt Objekt klar ist. Dieses Objekt, Buddha hat erklärt, Objekt in der Welt. Das ist nur diese fünf Elemente. Und diese fünf Elemente, auch wenn man überall sucht, wo immer man sucht, man findet nichts zufriedigend. Und jetzt dieser Geist ist schon leuchtender Geist, ist schon Geist mit großer Sensitivität, beste vorbereitete Geist. Und jetzt der Buddha führt den Meditierenden, dass sogar dieser Geist ist vergänglich und leider. Sogar diese strahlende, geläutert strahlende Geist ist auch leider. Aber wie macht er, werden wir morgen erfahren. Sehr interessant, diese Sutta, denken Sie nach. Ja. Ist dieses Wort für Bewusstsein, ist das Vijnana? Vijnana. Ja. Vijnana. Und Vijnana ist bei Definition etwas, was unterscheidet. Vijnana heißt Unterscheidung. Deswegen, wenn man mit Bewusstsein übersetzt, manchmal wird man nicht sehr überzeugt über Leiden, wie Bewusstsein aus Leiden. Aber wenn man als Unterscheidung versteht, dann wird man sehr klar. Also Vijnana, obwohl man kein besseres Wort hat, um das zu übersetzen als Bewusstsein, eigentlich manchmal dieser Unterschied zwischen Vijnana und Wahrnehmung ist sehr schwer. Ja. Diese zwei Faktoren. Vijnana ist das, was eigentlich, was noch mehr detailliert den Objekt spiegelt. Der Paul Dehn, der hat eine andere Übersetzung für als Bewusstsein, der hat Wohlerfahrungssuchlauf. Das ist wieder zu kompliziert. Das ist sehr kompliziert, ja. Die Tatsache ist, dass Vijnana wie in Sanskrit Pali bedeutet Unterscheidung. Jnana bedeutet Erkenntnis. Erkenntnis durch Unterscheidung. Das ist genau Vijnana. Und auch wenn es leuchtend ist, solange es mit weltlichen Objekt verbunden ist, ist es vergänglich. Und leider. Der Buddha sagt, dass ein normaler Mensch, er kann, weil diese Vergänglichkeit von Bewusstsein ist nicht klar. Deswegen muss man immer anfangen mit Vergänglichkeit von Körperlichkeit, was sehr, sehr klar ist. Und durch diese Vergänglichkeit von Körperlichkeit kommt man zu Vergänglichkeit von Geist. Ohne Vergänglichkeit von Körperlichkeit, Vergänglichkeit von Geist zu verstehen, ist immer die Möglichkeiten von normalen Menschen. Aber indem man starke Konzentration hat, kann man da auch, wie ich gestern gesagt habe, mit Vergänglichkeit von Geist anfangen. Aber normalerweise ist es unmöglich. Muss man immer, auch in unserem Sutta, Und meistens ist es immer mit Vergänglichkeit von Körperlichkeit. Noch irgendwelche Frage? Ja, Thomas? Es wird doch auch gesagt, dass die Erkenntnis von einem Dhamma ausreicht, zur vollen Erwachung zu kommen. Ne? Nicht 10.000 oder... Nein, ein Dhamma ist alles. Ein Dhamma ist alles und ein Dhamma beinhaltet die 5 Rupa und ein Auge. Nein. Das wird nicht gesagt. Es wird sehr klar gesagt, Sabam Aparijanam, Sabam Anabijanam, Sabam Aparijanam, Sabam Apajaha, Ababho Dukkakayaya. Wenn man nicht alles erkannt hat, wenn man nicht alles durchgesucht hat, wenn man nicht alles losgelassen hat, wird man nie imstande sein, zu Ende von Leiden zu kommen. Muss man alles. Und alles ist dann entweder 5 Khandas oder die 12 Elemente oder die 18 Elemente, 12 Ayatanas, 12 Grundlagen der Wahrnehmung oder 18 Elemente der Wahrnehmung. Das ist dann alles. Dies muss man untersuchen. Wenn ein ist nicht genug. Es heißt doch, dass die Erkenntnis der 3 Charakteristika, ne? Anicca, Dukkha, Anatta, und in allen Erscheinungen, in allen Dhammas sind diese 3 Charakteristika. Das ist wahr. Wenn ich in einem Dhamma die 3 Charakteristika erkannt und geschaut habe, weiß ich, in allen anderen ist das genauso. Nein. Nee. So ist es nicht. So ist es nicht. Muss man Ganze verstehen. Wenn man nur hat verstanden, nur die Vergänglichkeit von Rupa und nicht verstanden Vergänglichkeit von Anfang von dem Objekt, von Gefühl und von Wahrnehmung und von gestaltenden Kräften, die Geist gestalten und von dem Geist selbst, wird man nie imstande sein, solange man nicht das Ganze als vergänglich und als Leiden betrachtet, wird man nie imstande sein, das Ganze loszulassen. Wenn man nur Vergänglichkeit von Gefühlen verstanden hat, wird man nie imstande sein, alles loszulassen. Das ist nicht möglich. Deswegen in Dhamma Anupassana, Satipatthana, die Dhamma ist die 5 Aggregate von Existenz, die 12 Ayatanas, und nur wenn Dhamma, nur durch Dhamma Anupassana kann man zu Erleuchtung kommen. Die anderen Anupassana sind nur Vorbereitung für Dhamma Anupassana. Wenn man Durchbruch gemacht hat durch Kaya Anupassana oder Vedana Anupassana oder Chitta Anupassana, ist es nur deswegen, dass man das Ganze verstanden hat. Sonst geht das nicht. Wenn man das Ganze verstanden hat, kann man sich auf ein Objekt konzentrieren. Das geht. Aber Ganze muss verstanden sein. Mit welchem Objekt man es schafft, hängt von dem Meditierenden. Aber Ganze muss man schon verstehen. Wenn man nicht Ganze verstanden hat, wird man nicht imstande sein, Ganze zu verlassen. So ist gesagt. Deswegen, es ist nicht genug, die Samanyalakana, die allgemeinen Eigenschaften von einem Objekt. Man muss untersuchen die allgemeinen Eigenschaften von mindestens von den fünf Aggregaten von Existenz, dass die dann die, das Ganze darstellen. Das heißt nicht, dass man unbedingt jeden Faktor von Bewusstsein untersuchen muss, um zur Klarheit zu kommen. Dann kann man auch mehrere Faktoren als Ganze betrachten, aber man muss dann verstehen, das ist Sankara, das gestaltet den Geist.